Mit Erlaubnis des Gerichtshofes fahre ich nunmehr in meiner Fragestellung fort. Herr Zeuge, welchen Zweck verfolgten Sie mit Ihren Reden und Ihren Aufsätzen im Stürmer? Meine Reden und meine Artikel, die ich schrieb, sollten die Öffentlichkeit über eine Frage aufklären, die mir als eine der wichtigsten Fragen erschienen war. Nicht aufhetzen und nicht aufreizen wollte ich, sondern aufklären. Gab es außer Ihrem Wochenblatt, insbesondere seit dem Machtantritt der Partei, noch andere Presseerzeugnisse in Deutschland, welche die Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelten? Ende der Frage. Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. Es wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In dem Buch »Die Juden und ihre Lügen« schreibt Dr. Martin Luther, die Juden seien ein Schlangengezicht, man soll ihre Synagogen niederbrennen, man soll sie vernichten. Herr Streicher, das ist nicht meine Frage. Ich ersuche Sie, meine Frage so zu beantworten, wie ich sie gestellt habe. Antworten Sie zunächst mit Ja oder Nein. Ich stelle jetzt noch einmal die Frage und ersuche Sie, zunächst die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten und dann eine kurze Erklärung zu dem Inhalt der Frage zu geben. Gab es außer Ihrem Wochenblatt, insbesondere seit dem Machtantritt der Partei, in Deutschland noch andere Presseerzeugnisse, welche die Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelten? Ja, es gab schon vor dem Machtantritt in jedem Gau Wochenblätter, antisemitische, und eine Tageszeitung, Völkischen Beobachter in München. Es gab auch außerdem noch eine Anzahl von Zeitschriften, die nicht unmittelbar für die Partei tätig waren. Es gab auch ein antisemitisches Schrifttum. Nach der Machtübernahme wurde die Tagespresse gleichgeschaltet und da stand nun der Partei etwa 3000 Tageszeitungen zur Verfügung, viele Wochenblätter, alle möglichen Zeitschriften, und es war die Anordnung ergangen vom Führer, dass jede Zeitung aufklärende Artikel über die Judenfrage zu bringen hätte. Die antisemitische Aufklärung wurde also nach der Machtübernahme in großem Ausmaß besorgt von der Tagespresse und noch von Wochenblättern, Zeitschriften und Büchern. Der Stürmer also stand mit seiner aufklärenden Tätigkeit nicht alleine da. Ich erkläre aber ganz offen, dass ich in Anspruch nehme, am volkstümlichsten aufgeklärt zu haben. Wurden die hierfür erforderlichen Richtlinien von einer Zentralstelle ausgegeben, etwa von der nationalsozialistischen Korrespondenz? Ja, in Berlin wurde vom Propagandaministerium eine nationalsozialistische Pressekorrespondenz herausgegeben. In dieser Korrespondenz befanden sich in jeder Nummer mehrere über die Judenfrage aufklärende Artikel. Während des Krieges hat der Führer persönlich noch den Befehl erteilt, dass die Presse viel mehr als bisher aufklärende Artikel über die Judenfrage zu bringen hätte. Die Anklage macht Ihnen zum Vorwurf, Sie hätten durch Aufreizung mittelbar zu den Massentötungen beigetragen. Und laut Protokoll vom 10.01.46 wird Ihnen Folgendes zum Vorwurf gemacht. Keine Regierung in der Welt hätte eine Politik der Massenvernichtung in der geschehenen Weise vornehmen können, ohne dass hinter ihr ein Volk stand, das damit einverstanden war. Das sollen Sie herbeigeführt haben. Was haben Sie dazu zu sagen? Dazu habe ich Folgendes zu sagen. Aufreizen heißt, einen Menschen in den Zustand der Erregung versetzen, aus dem her heraus eine unverantwortliche Tat begeht. Hat der Inhalt des Stürmer aufgereizt, ist die Frage. Ganz kurz gesagt, das heißt, hier muss die Frage beantwortet werden, was hat der Stürmer geschrieben? Hier liegen einige Bände des Stürmers, aber man müsste aus den 20 Jahren alle Nummern hernehmen, um die Frage erschöpfend beantworten zu können. Ich habe in den 20 Jahren aufklärende Artikel gebracht über die Rasse, über das, was die Juden selbst schreiben im Alten Testament, in ihrer Geschichte, was die Juden im Talmud schreiben. Ich habe Auszüge aus jüdischen Geschichtswerken gebracht, so von einem Professor Dr. Kretz, von einem jüdischen Gelehrten Dubnow. Es ist im Stürmer kein Leitartikel erschienen von mir oder von einem meiner Hauptmitarbeiter, in dem ich nicht Zitate gebracht hätte aus der alten Geschichte der Juden, aus dem Alten Testament und aus jüdischen Geschichtswerken aus der neuesten Zeit. Es ist das wichtig, ich muss das betonen, in allen Artikeln weise ich darauf hin, dass prominente Juden, führende Schriftsteller, das selbst bekannt haben, was ich in den 20 Jahren als Schriftsteller und als Redner öffentlich vertreten habe. Ja. Also, gestatten Sie, damit, dass ich weiterfahre. Es ist meine Überzeugung, dass der Inhalt des Stürmers an sich nicht aufreizend war. Ich selbst habe in den 20 Jahren nie im Zusammenhang geschrieben, brennt die Häuser der Juden nieder, schlagt sie tot. Nicht einmal ist solch eine aufreizende Aufforderung im Stürmer gestanden. Nun kommt die Frage, ist der Beweis zu erbringen, dass irgendeine Tat geschah, seit der Stürmer erscheint, eine Tat, von der man sagen kann, sie ist das Ergebnis einer Aufreizung. Als Tat, die durch eine Aufreizung geschieht, betrachte ich ein Pogrom. Das ist eine spontane Tat, wenn sich Volksteile plötzlich erregt erheben und andere Menschen totschlagen. In den 20 Jahren ist in Deutschland kein Pogrom geschehen. In den 20 Jahren, soweit es mir bekannt wurde, ist kein Jude getötet worden. Es ist kein Mord geschehen, von dem man hätte sagen können, das ist die Folge einer Aufreizung, die durch antisemitische Schriftsteller oder Redner hervorgerufen wurde. Meine hohen Herren, wir sind in Nürnberg. Es hieß in der Vergangenheit, nirgends waren die Juden in Deutschland so sicher gewesen und so unbelästigt wie in Nürnberg. Dr. Marx, ja? Isn't this becoming rather like a speech? Herr Streicher, Sie haben doch jetzt diese Sache genügend ausgeführt, sodass man sich also ein Bild machen kann. Sie wollen sagen, ich habe nicht aufgereizt, sodass nicht eine spontane Handlungsweise von irgendeiner Gruppe von Menschen oder aus einer Volksmenge heraus gegen die Juden vorgekommen ist. Darf ich dazu eine Bemerkung machen? Hier handelt es sich um den schwersten, um den entscheidenden Vorwurf, den die Anklagevertretung gegen mich macht. Und hier möchte ich das Hohe Gericht doch bitten, dass ich mich sachlich verteidigen darf. Ist es nicht von ungeheurer Bedeutung, wenn ich feststellen kann, dass ausgerechnet in Nürnberg kein Mord geschah, kein Einzelner und auch kein Pogrom. Es ist eine Tatsache. You've already said it. Zeuge, wir kommen ja dann noch auf diese Demonstrationen vom 9. und 10. November 1938 zu sprechen. Jawohl. Darf ich aber weiterfahren? Ja. Mir wird der Vorwurf gemacht von der Anklage, dass durch Aufreizung ich indirekt zu Massentötungen mit beigetragen hätte. Und dazu bitte ich mich äußern zu dürfen. Es steht heute etwas fest, was ich selbst nicht gewusst hatte. Ich habe hier Kenntnis vom Testament bekommen, das der Führer hinterließ. Und ich nehme an, dass der Führer wenige Augenblicke vor seinem Tod der Welt die Wahrheit hinterbekannt hatte in diesem Testament. In diesem Testament erklärt er, die Massentötungen seien auf seinen Befehl erfolgt. Die Massentötungen seien eine Vergeltung gewesen. Damit steht fest, dass ich selbst nicht beteiligt sein kann an dem, was hier an Unbegreiflichem geschah. Fertig. Sie haben dann, jawohl, Sie haben gesagt, dass die Anklage mir vorwirft, die Massentötungen hätten nie erfolgen können, wenn hinter der Regierung oder der Staatsführung nicht ein wissendes Volk gestanden wäre. Meine hohen Herren, zunächst die Frage, hat das deutsche Volk wirklich gewusst, was sich in den Jahren während des Krieges zutrug? Ich war ein Teil dieses Volkes während des Krieges. Ich lebte während des Krieges einsam auf dem Lande. Ich habe den Hof 5 Jahre lang nicht verlassen. Ich wurde bewacht von der Gestapo. Ich hatte vom Führer seit dem Jahre 1939 ein Redeverbot. Herr Streicher, das wollen wir ja dann später behandeln. Ich habe Sie jetzt zu dieser Frage einvernommen und fahre jetzt in meinen Fragen fort. Das andere kommt dann später. Ich stelle fest, ich hatte keine Gelegenheit, darum habe ich das gesagt. Ja. Von dem zu erfahren, was sich in Wirklichkeit zugetragen hat. Ich habe von den Massenmorden oder Massentötungen erst erfahren in Mohndorf in der Gefangenschaft. Ich erkläre aber hier, würde man mir gesagt haben, dass 2 oder 3 Millionen getötet worden seien, dann hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte nicht geglaubt, dass es technisch möglich sei, so viele Menschen zu töten. Und aufgrund der ganzen Einstellung der Seelischen, so wie ich auch den Führer kennengelernt hatte, hätte ich es nicht geglaubt, dass Massentötungen in diesem Ausmaße, wie sie stattgefunden haben, stattfinden hätten können. Fertig. Die Anklage legt Ihnen weiter zur Last. Es sei Aufgabe der Erzieher der Bevölkerung gewesen, Mörder zu erziehen und sie mit Hass zu vergiften. Diese Aufgabe hätten vornehmlich Sie sich gestellt. Was wollen Sie auf diesen Vorwurf erwidern? Das ist eine Behauptung. Wir haben keine Mörder erzogen. Der Inhalt der Artikel, die ich geschrieben habe, konnte keine Mörder erziehen. Es sind keine Morde geschehen. Das ist ein Beweis dafür, dass wir keine Mörder erzogen haben. Das, was während des Krieges geschah, ich habe nicht den Führer erzogen. Der Führer hat den Befehl erteilt aus sich selbst heraus. Ich fahre nun fort. Die Anklagebehörde stellt leider dahin ab, es hätten die Himmler, Kaltenbrunner, Strupp und andere SS-Führer niemanden gehabt, der ihre Befehle zu töten ausgeführt hätte. Wenn sie nicht diese Propaganda gemacht und die Erziehung des deutschen Volkes nicht in diesem Sinne geführt hätten. Äußern Sie sich dazu. Ich glaube nicht, dass die genannten Nationalsozialisten jede Woche den Stürmer gelesen haben. Ich glaube nicht, dass die, die vom Führer den Befehl erhalten haben, Tötungen auszuführen oder den Befehl zu Tötungen weiterzugeben, dass die durch mein Wochenblatt dazu gebracht worden sind. Es gab Hitlers Buch Mein Kampf und der Inhalt dieses Buches war die Autorität, die geistige Autorität. Aber ich glaube auch nicht, dass die genannten Herren dieses Buch nun gelesen haben und daraufhin Befehle ausgeführt haben. Ich habe aufgrund der Kenntnis dessen, was in der Bewegung vorging, die Überzeugung, dass wenn der Führer befahl, hat jeder gehandelt. Und ich erkläre hier ganz offen, vielleicht hat es das Schicksal gut mit mir gemeint. Wenn der Führer mich befohlen hätte, ich hätte nicht vermocht, Tötungen vorzunehmen. Aber vielleicht stünde ich heute unter irgendeiner Anklage, die gegen mich nicht möglich geworden ist. Vielleicht, weil es das Schicksal so gewollt hat. Aber die Verhältnisse waren so, suggestiv wirkte der Führer. Das ganze Volk glaubte an ihn. Sein Weg war so ungewöhnlich, dass man, wenn man das weiß, dann kann man begreifen, dass jeder, der einen Befehl erhielt, handelte. Und so möchte ich Schibit also das zurückweisen als unwahr und unrichtig, was man hier glaubte, gegen mich behaupten zu sollen. Was ist Ihnen über die allgemeine Einstellung Adolf Hitlers zur Judenfrage bekannt? Und wann ist Hitler überhaupt Judengegner geworden, nach Ihrer Kenntnis? Ich habe schon bevor Adolf Hitler überhaupt in der Öffentlichkeit bekannt wurde, mich schriftstellerisch antisemitisch betätigt. Ich habe aber erst aufgrund seines Buches Mein Kampf die geschichtlichen Zusammenhänge in der Judenfrage kennengelernt. Adolf Hitler schrieb sein Buch im Gefängnis in Landsberg. Wer dieses Buch kennt, der weiß, dass Hitler schon viele Jahre zuvor sei es durch Studium antisemitische Lektüre oder durch sonstige Erfahrungen, musste er in sich dieses Wissen geschaffen haben, um dann dieses Buch in so kurzer Zeit im Gefängnis schreiben zu können. Also, Adolf Hitler hat in seinem Buch vor der Weltöffentlichkeit erklärt, dass er Antisemit sei und dass er die Judenfrage durch und durch kenne. Er selbst nun hat sich persönlich zu mir... Dr. Marx. Ich beantworte jetzt Ihre Frage. Nicht mit Bezug auf das Buch. Sie fragen mich, ob Adolf Hitler über die Judenfrage mit mir gesprochen hätte. Jawohl. Adolf Hitler hat über die Judenfrage immer im Zusammenhang mit dem Bolschewismus gesprochen. Und das ist vielleicht von Bedeutung zur Beantwortung der Frage, wollte Adolf Hitler einmal einen Krieg mit Russland? Hat er das schon lange voraus gewusst, dass einmal solch ein Krieg kommen würde oder nicht? Adolf Hitler sprach, wenn er mit uns zusammensaß, darüber, dass Stalin ein Mann sei, den er verehre, als ein Tatmenschen, dass er aber in Wirklichkeit umgeben sei von jüdischem Führertum und dass der Bolschewismus... Herr Steiger, das geht wieder zu weit. Also die Frage war ganz präzis, die ich gestellt habe. Und ich bitte Sie, sich nicht so weit zu verbreiten. Sie haben gehört, dass das Gericht das beanstandet. Und auch im Interesse der Nichtverzögerung des Verfahrens dürfen Sie sich nicht so weit auslassen. Sie dürfen keine Reden halten. Bitte. Darf ich bitte als Angeklagter eine... ein paar Worte dazu sagen. Die Frage lautete... No, you may not. You will answer the questions, please. Nächste Frage. Ist Grund zu der Annahme vorhanden, dass Hitler bei seinem Entschluss, die Juden in Europa massenweise töten zu lassen, irgendeine Beeinflussung folgte? Oder worin ist der Beweggrund für diesen furchtbaren Entschluss zu suchen? Der Führer war unbeeinflussbar. Wenn zu ihm jemand gekommen wäre und hätte gesagt, es sollen Juden getötet werden, dann hätte er ihn zurückgewiesen. Und wenn jemand während des Krieges, so wie ich den Führer kenne, gekommen wäre und gesagt hätte, ich habe erfahren, Sie geben den Befehl, dass Massentötungen erfolgen sollen, dann hätte er auch diesen Mann zurückgewiesen. Ich beantworte also Ihre Frage damit, der Führer war unbeeinflussbar. Sie wollen also sagen, dass er den Entschluss dazu ganz aus eigenem gefasst hat? Ich habe bereits gesagt, das geht aus seinem Testament hervor. Ja. Im August 1938... wurde die Hauptsynagoge in Nürnberg abgetragen. Geschah dies auf Ihre Anordnung? Ja, es gab in meinem Gau schätzungsweise 15 Synagogen. In Nürnberg eine Hauptsynagoge und eine etwas kleinere und ich glaube noch einige Betsäle. Die Hauptsynagoge stand im Weichbild der mittelalterlichen Reichsstadt. Ich habe schon vor dem Jahr 1933, in der sogenannten Kampfzeit, als wir noch eine andere Regierung hatten, in aller Öffentlichkeit in einer Versammlung erklärt, dass es eine Schande sei, dass man in die Stadt hinein, in die alte, zu einem orientalischen ungeheuer wuchtig großen Bau gestellt habe. Nach der Machtübernahme habe ich zum Oberbürgermeister gesagt, er solle die Synagoge abbrechen lassen und gleichzeitig das Planetarium. Ich darf darauf hinweisen, dass nach dem Weltkrieg inmitten des Ringes der Anlagen, die für die Bürger zur Erholung bereitstanden. Da war ein Planetarium errichtet worden, ein hässlicher Ziegelbau. Ich gab den Befehl, diesen Bau abzubrechen und sagte, es soll auch die Hauptsynagoge abgebrochen werden. Hätte ich die Absicht gehabt, dabei die Synagoge als Gotteshaus nun dem Juden zu nehmen, oder hätte ich ein Fanal geben wollen, dann hätte ich den Befehl erteilt, nach der Machtübernahme in meinem Gau sämtliche Synagogen abzubrechen, dann hätte ich in Nürnberg ebenfalls sämtliche Synagogen abbrechen lassen. Es steht fest, es wurde im Frühjahr 1938 nur die Hauptsynagoge abgebrochen. Die Synagoge in der Essenweinstraße in der Neustadt blieb unberührt. Dass im November dieses Jahres dann der Befehl gegeben wurde, die Synagoge anzuzünden, dafür kann ich nicht. Sie wollen also sagen, dass Sie das Abbrechen dieser Kultstätte nicht aus antisemitischen Gründen, sondern deswegen anordneten, weil es nicht in den Baustil passte? Aus städtebaulichen Gründen. Ich wollte dem Gericht ein Bild vorlegen, ja, aber ich habe keines mehr bekommen. Ja, wir haben ein Bild da. Da sieht man aber die Synagoge nicht. Sagen Sie es einmal so. Ich muss mal eigentlich im Gericht gehen. Ich weiß nicht, ob das Gericht das Bild sehen will. Das Bild selbst zeigt nur die alten Häuser, aber die Front der Synagoge, wie sie auf den Hans-Sachs-Platz herüberschaut, die sieht man nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem Gericht diese Karte übergeben darf. Ich lasse also das dem Gericht als Beweismittel in Vorlage bringen und bitte es in diesem Sinne annehmen zu wollen. Haben Sie sich bei Ihrer Vornahme hinsichtlich dieser Hauptsynagoge auf irgendwelche Äußerungen von Kunstsachverständigen gestützt? Ich hatte oft Gelegenheit, mit Architekten darüber zu sprechen. Jeder Architekt erklärte, dass sich ein Stadtrat fand, der ohne jedes städtebauliche Gefühl war, das könne man nicht begreifen. Die Äußerungen richteten sich nicht gegen die Synagoge als jüdisches Gotteshaus, sondern gegen den Bau in diesem Stadtteil. Auch Fremde, die ich führte, jeden Reichsparteitag begleitete ich Engländer, auch Amerikaner, über den Hans-Sachs-Platz. Und ich entsinne mich nur in einem Fall, wo ich frug, fällt Ihnen nichts auf? Dem ist nichts aufgefallen. Aber alle anderen Gäste, die blieben stehen und erschrakten und sagten, wie kommt der Bau da herein unter diese mittelalterlichen Häuser? Ich hätte auch eine Möglichkeit, aus dem Jahr 1877 ein Buch vorzulegen, das in der Gefängnisbibliothek sich befindet, wo ein Professor Bernays, der berühmt war, der schrieb damals an den Schriftsteller Ude in der Schweiz, er hätte jetzt den Maxplatz, den... Herr Streicher, das genügt schon. Ja. Also Sie haben zu erkennen gegeben, dass Sie sich auch auf die Urteile Ihnen maßgeblich erscheinender Architekten und so weiter berufen zu können, glaubt. Jawohl. Haben Sie nun damals, als die Synagoge abgebrochen wurde, eine Ansprache gehalten? Jawohl. Ich mache aber darauf aufmerksam, die Anklagevertretung legte einen Bericht aus der Tageszeitung vor. Der wurde geschrieben von einem einfachen jungen Mann. Ich erkläre, dass dieser Artikel nicht die wirklichen Ausführungen enthält, die ich gemacht habe. Ich komme nun zu den Demonstrationen vom 9. in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938. Was können Sie über diese Demonstrationen sagen und welche Rolle spielten Sie dabei? Handelte es sich dabei um Demonstrationen, die aus der Bevölkerung heraus entstanden waren? Ende der Frage. Alljährlich kommen die Gauleiter, die SA und die SS-Führer in München mit dem Führer zusammen anlässlich des historischen Tages des 9. November. Wir befanden uns am 9. November beim Abendessen im alten Rathaussaal. Und da war es üblich, dass nach dem Essen der Führer eine kurze Ansprache hielt. Am 9. November 1938 war ich nicht ganz wohl gewesen. Ich nahm am Essen teil und entfernte mich. Ich fuhr nach Nürnberg zurück und legte mich zu Bett. Gegen Mitternacht wurde ich geweckt. Mein Chauffeur sagte mir, der SA-Führer von Obernitz möchte den Gauleiter sprechen. Ich empfing ihn und er sagte Folgendes: Gauleiter, Sie waren schon weg. Da nahm der Propagandaminister Dr. Goebbels das Wort und sagte, ich kann es jetzt nur so ungefähr wiederholen, und sagte, der Gesandtschaftsrat vom Rat ist in Paris ermordet worden. Das ist jetzt bereits der zweite Mord, der im Ausland an einem prominenten Nationalsozialisten geschah. Dieser Mord ist nicht der Mord des Juden Greenspan, sondern hier handelt es sich um die Ausführung einer Tat, die vom Gesamtjudentum gewollt sei. Es müsse nun etwas geschehen. Ich weiß nun nicht, ob Goebbels gesagt hat, der Führer hätte es befohlen. Ich erinnere mich nur, dass von Obernitz zu mir sagte, Goebbels hätte erklärt, es müssen die Synagogen angezündet werden. Und da kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, er sagte mir, es müssen auch jüdische Geschäftshäuser, die Fensterscheiben eingeschlagen werden und die Häuser demoliert werden. Ich sagte daraufhin zu Obernitz, ich war nämlich überrascht und sagte, Obernitz, ich halte es für falsch, Synagogen anzuzünden. Und ich halte es in diesem Augenblick für falsch, jüdische Geschäftshäuser zu demolieren. Ich halte diese Demonstration für falsch. Wenn in der Nacht die Leute losgelassen werden, dann können Taten geschehen, die nicht zu verantworten sind. Ich sagte zu Obernitz, ich halte insbesondere das Anzünden von Synagogen deshalb für falsch, weil im Ausland, aber auch im deutschen Volk, die Meinung entstehen könnte, der Nationalsozialismus hätte jetzt den Kampf gegen die Religion aufgenommen. Obernitz gab zur Antwort, ich habe den Befehl. Dann sagte ich, Obernitz, ich übernehme hier keine Verantwortung. Obernitz ging, die Tat geschah. Das, was ich hier und Reit erklärt habe ich bei mehreren Vernehmungen bereits gesagt. und wird bestätigt werden von meinem Chauffeur, der von diesem nächtlichen Gespräch Zeuge war und der kurz darauf beim Schlafengehen seiner Frau sagte, was er bei mir oben gehört habe. Sie haben dann weitergefragt. Sind Sie fertig? Ja, Sie haben aber noch dazu, ja, Sie ob, haben... Ob es sich... Um eine spontane, aus jawohl. Dem Volk heraus jawohl. Entstandene Gewalttat handelte. Jawohl. In der nationalsozialistischen Presse erschien nach dieser Aktion ein gleichlautender Artikel, in dem hieß es, dass eine spontane Erhebung des Volkes den Mord an Herrn von Rath gerächt hätte. Es war von Berlin aus also bewusst angeordnet, öffentlich zu erklären, die Demonstration von 1938 sei eine spontane Handlung gewesen. Dass das nicht der Fall war, das habe ich auch in Nürnberg erleben können. Und es ist bemerkenswert, dass der Unwille gegen das, was in der Demonstration geschehen war, sich selbst hier in Nürnberg geäußert hat, hinein bis in die Parteigenossenschaft. Die Anklagevertretung legte einen Artikel vor, einen Bericht über eine Rede, die ich am 10. November gehalten habe. Und das ist ein bemerkenswerter Beweis dafür, dass das Volk gegen diese Aktion war. Ich war gezwungen, aufgrund der Stimmung, die in Nürnberg herrschte, in öffentlicher Rede zu sagen, man solle doch nicht so viel Mitleid haben mit den Juden. So war die Sache vom November 1938. Vielleicht wäre es noch wichtig, mich zu befragen, wie ausgerechnet ich dazu kam, diese Demonstration abzulehnen. Ich dachte, das hätten Sie bereits ausgeführt. Gut, bitte, Jerry. Wer hat denn nun die noch bestehende Synagoge in der Essenweinstraße anzünden lassen? Wer sie dem Befehl erteilt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, der Safir von Obernitz. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Weitere Frage. Brachten Sie selbst Ihre Ablehnung gegenüber diesen Brutalitäten auch öffentlich zum Ausdruck? Jawohl. Ich habe im kleinen Kreis vor führenden Parteigenossen das gesagt, was ich immer gesagt habe, was ich öffentlich immer gesagt habe. Ich habe erklärt, das sei falsch. Ich habe vor Rechtsanwälten gesprochen, in einer Versammlung. Ich weiß nicht, ob mein Verteidiger selbst anwesend war. Ich glaube, noch im November 1938 vor den Nürnberger Rechtswahrern in einer Versammlung erklärt, was hier geschah in dieser Aktion, ist falsch dem Volk gegenüber und dem Ausland gegenüber. Wer die Judenfrage so kennt, wie ich sie kenne, so sagte ich damals, der begreift mich, warum ich diese Demonstration für unrichtig, für falsch halte. Ich weiß nicht, ob das dem Führer damals gemeldet wurde, aber ich bin seit dem November 1938 nie mehr gerufen worden, wenn der Führer nach Nürnberg kam, in das Hotel Deutscher Hof. Ob das der Grund war, ich weiß es nicht. Aber ich habe nun diese Demonstration öffentlich kritisiert. Die Anklage nimmt an, dass im Jahre 1938 eine schärfere Behandlungsweise den Juden gegenüber Platz griff. Trifft dies zu und woraus ist dies zu erklären? Ja, dass im Jahr 1938 die Judenfrage in ein neues Stadium trat, das ist ja durch die Demonstration bewiesen. Ich selbst kann dazu nur sagen, dass vorher keine Besprechungen darüber stattgefunden haben. Ich nehme an, dass der Führer impulsiv, wie er war, aus dem Augenblick heraus, vielleicht erst am 9. November dazu kam, dem Dr. Goebbels zu sagen, erklären Sie den Organisationen, die Synagogen müssen niedergebrannt werden. Ich selbst, wie gesagt, habe keiner Besprechung beigewohnt und weiß nicht, was vorging, was vorgegangen war, um die Beschleunigung herbeizuführen. Am 12. November 1938 wurde die Verordnung erlassen, nach der die Juden aus dem Wirtschaftsleben ausgeschaltet werden sollten. Bestand zwischen der Anordnung der Demonstrationen vom 9. November und jener weiteren Verordnung vom 12. November 1938 ein Zusammenhang und war dies auf die gleiche Ursache zurückzuführen? Ja, hier kann ich nur sagen, es ist meine Überzeugung, dass das im Zusammenhang steht. Der Befehl, vielmehr die Verordnungen, die nun in das tief eingreifend in das Wirtschaftsleben waren, die kamen von Berlin. Wir hatten keine Besprechungen, ich erinnere mich nicht, dass Gauleitertagungen waren, auf denen darüber gesprochen worden wäre, ich weiß das nicht. Ich frage nun weiter, wurde im Laufe des Jahres 1939 gegen Sie ein Redeverbot erlassen? Jawohl, im Herbst 1939 hatten meine Feinde es so weit gebracht, dass der Führer, ohne dass ich zuvor gefragt worden war, über den Parteigenossen Hess hinweg mir ein schriftliches Redeverbot hatte zukommen lassen. Das genügt. Mit der Androhung sofortiger Verhaftung, wenn ich das Verbot übertreten würde. Ist es weiter zutreffend, dass im Jahre 1938 sich das Bestreben zeigte, den Stürmer am weiteren Erscheinen zu verhindern, von Regierungskreisen aus? Solche Absichten haben öfter bestanden und auch zu jener Zeit. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang erwähnen, gleich zu zwei Dokumenten, dann kann man Zeit sparen. Die Anklagevertretung hat Kopien vorgelegt von einem Brief von Himmler und von Baldur von Schirach. Da kann ich gleich eine harmlose Aufklärung geben. Damals im Jahre 1939, wie Bestrebungen bestanden, den Stürmer zu verbieten, Bormann hatte sogar einen ähnlichen Befehl hinausgegeben. Da schrieb der Chefredakteur des Stürmers an prominente Parteigenossen, sie möchten ihre Meinung über den Stürmer sagen. Und daraufhin liefen auch Briefe ein von Himmler und von Schirach. Es sind etwa 15 Briefe von Prominenten der Bewegung eingelaufen. Die sollten lediglich ein Entgegenkommen auf eine Anfrage sein. Das genügt. Ist es richtig, dass Sie bei Ausbruch des Krieges nicht zum Wehrkreiskommissar in Ihrem Gau ernannt wurden? Jawohl. Wie ist das zu erklären? Ja, das, vielleicht ist das nicht so wichtig. Das sind die damaligen Verhältnisse gewesen, gewisse persönliche Stimmungen und so weiter, ist ohne Bedeutung. Ich bin also nicht Wehrkreiskommissar geworden. Die Anklage führt aus, dass nach dem 1. September 1939 sich die Verfolgung der Juden immer mehr verschärfte. Worauf ist dies zurückzuführen? Die Frage könnte nur der Führer beantworten, ich nicht. Glauben Sie nicht, dass das mit dem Kriegsausbruch an sich zusammenhing? Das hat ja der Führer dann immer wieder öffentlich erklärt, jawohl. Gegen Sie fand vor dem obersten Parteigericht ein Verfahren statt. Wie kam es dazu? Was ergab sich dabei? Und wie war der Ausgang dieses Verfahrens? Ich bin dankbar, dass ich Gelegenheit habe, hier vor dem Internationalen Gerichtshof ganz kurz etwas sagen zu dürfen, worüber ich bis heute schweigen musste, aufgrund eines Führerbefehls. Ich selbst hatte vor dem obersten Parteigericht gegen mich ein Verfahren eingeleitet, um mich meiner Denunzianten zu erwehren. Wichtig ist also, ich habe gegen mich selbst ein Verfahren eingeleitet. Es handelte sich um etwa 10 Punkte, die gegen mich vorgebracht wurden, darunter auch eine Aktienangelegenheit vom Göring-Bericht. Es liegt eine eidesstattliche Erklärung vor, in der heißt es, ich sei verurteilt worden. Ich darf hier feststellen, langsamer. Der Prozess wurde gar nicht zu Ende geführt. Es wurde kein Urteil gefällt. Das ist die Beantwortung der Frage, die Sie an mich gestellt haben. Hat denn da diese Aktienangelegenheit mit diesen Aktien der Marswerke eine Rolle gespielt? Darauf kommen wir ja dann zu sprechen, wenn Sie mir vor. Ja. Das war nicht der Hauptfall. Sie wurden dann dauernd auf den Pleigershof verwiesen und konnten diesen nicht verlassen. Standen Sie dort unter Bewachung der Gestapo und fand auch eine Kontrolle der Besucher statt? Das ist nicht richtig, dass ich verwiesen wurde auf den Hof. Richtig ist, dass ich mich freiwillig zurückgezogen habe mit der Absicht, nie mehr in der Bewegung tätig zu sein. Richtig ist, dass die Gestapo mich bewachte, jeden Besucher anhielt, auf die Polizei lud und sie ausfrug, welche Unterhaltungen stattgefunden hätten. Das ist eine Tatsache. Unterhielten Sie während Ihres Aufenthaltes auf dem Pleigershof irgendwelche Beziehungen, auch schriftlicher Art, mit irgendwelchen führenden Persönlichkeiten der Partei oder des Staates? Nein, ich habe überhaupt mit prominenten Persönlichkeiten der Bewegung oder des Staates keine schriftlichen Beziehungen gehabt. Und darum hat auch die Anklagevertretung kaum Briefe finden können. Ich nahm nie brieflich Stellung, weder zur Judenfrage noch zu sonstigen Dingen. Ich habe also, um Ihre Frage genau zu beantworten, zu erklären, ich habe mit prominenten Persönlichkeiten von Partei und Staat keine Korrespondenz unterhalten. Wurden Sie nach Ausbruch des Krieges irgendwie oder von irgendwelchen beabsichtigten Maßnahmen gegen die Juden verständigt oder nach dieser Richtung zu Rate gezogen? Nein. Wie waren Ihre Beziehungen zu Himmler? Kannten Sie diesen überhaupt näher? Haben Sie mit diesem, welchen Maßnahmen gegen die Juden sich je besprochen? Oder sprach dieser von beabsichtigten Massenhinrichtungen derselben? Ich kannte Himmler, wie ich die SA-Führer kannte oder andere SS-Führer. Ich kannte ihn aus den gemeinsamen Tagungen, Gauleitertagungen und so weiter. Ich habe mit Himmler nicht ein einziges Gespräch, politisches Gespräch gehabt. Es sei denn, dass einmal die Frage auf dies oder jenes im Beisein von anderen kam, in Gesellschaft. Ich habe das letzte Mal Himmler in Nürnberg gesehen, als er vor Offizieren im Casino sprach. Das war, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube vor einige Zeit vor dem Krieg. Eine Unterhaltung über die Judenfrage hat nie mit ihm stattgefunden. Er selbst war ja aufgeklärt. Er hat ein eigenes Organ gehabt, der Schwarze Chor. Und wie er zu mir innerlich stand, das habe ich erst während meines Aufenthaltes auf dem Hof erfahren müssen. Ich wurde denunziert bei ihm. Es hieß, ich behandle die französischen Gefangenen zu human. Daraufhin bekam ich einen Brief, in dem er mir Vorhalt machte, ernstlichen Vorhalt. Ich gab ihm daraufhin keine Antwort. Ohne bei mir vorher angefragt zu haben, ob die Beschuldigung wahr ist, machte er mir einen ernstlichen Vorhalt. Und ich erkläre offen, ich hatte damals das Gefühl, dass es möglich sein könnte, dass sogar ich der Freiheit durch eine Verhaftung entzogen würde. Das war das Verhältnis zu Himmler. Das genügt. Sie haben im Laufe dieser Verhandlungen die Namen einer ganzen Anzahl höherer Polizei- und SS-Führer nennen hören, welche bei den Judenverfolgungen eine maßgebliche Rolle spielen, wie zum Beispiel Heydrich, Eichmann, Ohlendorf und so weiter. Bestanden irgendwelche Beziehungen zwischen Ihnen und einem dieser höheren Polizei- und SS-Führer? Ich habe die Namen, die Sie jetzt nannten, erst hier gehört bei einer Vernehmung. Ich kannte die Herren nicht und Sie werden mich wohl gesehen haben, aber zwischen mir und den höheren SS-Führern oder SA-Führern hat nie eine Besprechung stattgefunden. Ich war auch nie in Berlin auf einer Stelle des Herrn Himmler in einem Ministerium. Es hat also nie eine Besprechung stattgefunden. Die Anklagebehörde zieht aus mehreren Artikeln im Stürmer den Schluss, dass Sie bereits im Jahre 1943 Kenntnis von den erfolgten Massenhinrichtungen von Juden gehabt haben müssten. Was erklären Sie hierzu? Und wann und auf welche Weise erlangten Sie Kenntnis von den erfolgten Massenhinrichtungen im Osten? Ich war Abonnent des israelitischen Wochenblattes, das in der Schweiz erscheint. In diesem Wochenblatt kamen manchmal Andeutungen, dass irgendetwas nicht ganz in Ordnung sei. Und ich glaube, es war Ende 1943 oder 44, ich glaube 44, da erschien ein Artikel im israelitischen Wochenblatt, da hieß es, dass im Osten, ich glaube, es hieß in Polen, die Juden massenweise verschwinden würden. Ich habe dann in einem Artikel, der ja vielleicht später noch mir vorgehalten wird, darauf Bezug genommen. Ich erkläre aber offen, dass mir das israelitische Wochenblatt in der Schweiz keine Autorität gewesen wäre, alles zu glauben. Es wurde dort nicht von Zahlen gesprochen, nicht von Massentötungen, sondern nur vom Verschwinden. Haben Sie im Stürmer Vorschläge zur Lösung der jüdischen Frage gemacht, Und zwar auch noch während des Krieges? Jawohl. Und in welchem Sinne? Ich vertrat, wie ich schon gestern sagte, den Standpunkt, dass die Judenfrage nur international zu lösen sei, weil ja die Juden in allen Völkern sich befinden. Und deshalb brachten wir Artikel in meinem Wochenblatt, die sich beziehen auf die zionistische Forderung, einen Judenstaat zu schaffen. So wie er auch in der Balfour-Deklaration vorgesehen war oder angedeutet war. Also zwei Lesungsmöglichkeiten, eine Vorlesung innerhalb der Völker durch entsprechende Gesetze und dann durch Schaffung eines Judenstaates. Während des Krieges, es war glaube ich im Jahre 1941 oder 1942, hatten wir wieder einen Artikel geschrieben, wir unterstanden der Berliner Zensur und den eingesandten Bürstenabzug wies die Zensurstelle zurück mit dem Bemerken, der Artikel dürfe nicht gebracht werden, indem wir Madagaskar für die Errichtung eines Judenstaates gefordert hatten. Mit Rücksicht auf die politischen Beziehungen zu Frankreich dürfte dieser Artikel nicht gebracht werden. Wenn Sie also eine Lösung dieser Frage durch Massentötungen erwartet hätten, hätten Sie dann diesen Artikel auch geschrieben? Damals hätten wir ihn jedenfalls, wäre es ja unsinnig gewesen, ihn noch zu bringen. Machten Sie sich keine Gedanken darüber, dass Sie die Judenfrage einseitig behandelten, dass Sie die Eigenschaften des jüdischen Volkes, welche als groß bezeichnet werden können, überhaupt außer Acht ließen? Ich habe diese Frage nicht recht verstanden, vielleicht auch nicht recht gehört. Es kann Ihnen zum Vorwurf gemacht werden, dass Sie ganz einseitig nur Ihnen nachteilig erscheinende Eigenschaften des jüdischen Volkes behandelten, während Sie andere Eigenschaften des jüdischen Volkes nicht in das Blickfeld rückten. Wie erklärt sich das? Ich glaube, diese Frage, die würde sich eigentlich erübrigen. Das ist eine ganz natürliche Angelegenheit, dass ich als Antisemit, so wie ich die Judenfrage kennengelernt habe, kein Interesse daran hatte. Vielleicht sah ich die Vorzüge, die Sie oder andere beim Judentum sehen, nicht. Das mag sein. Ich hatte jedenfalls kein Interesse daran, nachzuforschen, welche besonderen Vorzüge hier festzustellen wären. Danke. Haben Sie Konzentrationslager besucht? Jawohl. Ich habe das Konzentrationslager Dachau besucht. Wann ist dies gewesen? Ich glaube, das erste Mal, als sämtliche Gauleiter zusammengerufen wurden, ich glaube 1935 oder wann das, oder ich weiß es nicht mehr, 34 oder 35 oder 33, ich weiß es nicht. In welchen Zwischenräumen haben Sie dann dieses Lager besucht? Es wird behauptet, Sie seien alle 4 Wochen in Dachau gewesen. Ich bin in Dachau. Herr Streicher, machen Sie immer eine kurze Pause nach meiner Frage und fangen Sie dann erst mit der Beantwortung an. Also, wiederholen Sie bitte. Es wird behauptet, Sie seien alle 4 Wochen in Dachau gewesen. In welchen Zwischenräumen waren Sie dort? Ich bin im Ganzen 4-mal in Dachau gewesen. Es wird behauptet, dass nach jedem Ihrer Besuche in Dachau dort ein Jude verschwunden sein soll. Das weiß ich nicht, ob Juden verschwunden sind. Was gab Ihnen Veranlassung, das Lager Dachau wiederholt zu besuchen? Ich bin in das Lager Dachau, um dort gefangen gesetzte sozialdemokratische und kommunistische Funktionäre aus meinem Gau zu besuchen, sie mir vorstellen zu lassen. Ich habe aus, ich weiß nicht mehr, wie viel Hundert es waren, aber aus der Gesamtzahl, jedes Mal, wenn ich in Dachau war, habe ich eine Anzahl, etwa 10 oder 20, ausgesucht, von denen polizeilich festgestellt worden war, dass sie nicht kriminelle Vorstrafen hatten. Ich habe sie ausgesucht aus der Masse und habe sie dann an Weihnachten jeden Jahres durch Autobusse nach Nürnberg bringen lassen, ins Hotel Deutscher Hof, wo ich sie dann mit ihren Frauen und Kindern zusammenbrachte, wo ich dann an dem gemeinsamen Essen teilnahm. Ich möchte das Gericht bitten, vielleicht für die Nürnberger Öffentlichkeit eine ganz kurze Erklärung geben zu lassen, warum ich diese Kommunisten herausgeholt habe. Ich wurde in ein Parteiverfahren genommen, weil ich das getan habe. Es gingen um Gerüchte, die nicht stimmen. Dürfte ich eine ganz kurze Erklärung dazu geben, warum ich das tat? Ja, ich bitte vielleicht, das zu genehmigen, Herr Präsident, damit die Beweggründe, die den Angeklagten dabei geleitet haben, festgestellt werden. As long as it's brief. Ja. Jawohl. Also fassen Sie sich kurz. Wenn ich durch die Straßen von Nürnberg ging, dann kamen Kinder auf mich zu und sagten, mein Vater ist in Dachau. Es kamen Frauen und baten um ihre Männer. Ich kannte nun viele von diesen Funktionären aus der Zeit, wo ich in den Revolutionsversammlungen in der Diskussion aufgetreten war. Und ich konnte für diese Leute die Garantie übernehmen. Ich kenne nur einen Fall, in dem ich mit der Auswahl von den Herausgeholten daneben langte. Alle anderen haben sich tadellos verhalten. Sie haben das Wort, das sie mir gaben, gehalten. Also, vielleicht wissen jetzt meine Parteigenossen, die auf der Anklagebank sitzen, dass ich nicht das Vaterland schädigen wollte, sondern dass ich menschlich Gutes tun wollte und getan habe. Ich komme nun zu den Bilderbüchern, die im Stürmer Verlag erschienen sind. Sie wissen, dass zwei Bilderbücher herauskamen, und zwar eins mit dem Titel Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und das andere mit der Aufschrift Der Giftpilz. Übernehmen Sie für diese Bilderbücher die Verantwortung? Jawohl, ich darf vielleicht zusammenfassend sagen, dass ich für alles, was meine Mitarbeiter geschrieben haben oder was von außen her eingegangen ist an meinen Verlag, für alles übernehme ich die Verantwortung. Wer hat diese Bilderbücher verfasst? Das Bilderbuch Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid wurde von einer jungen Künstlerin verfasst, gezeichnet und sie hat auch den Text dazu gegeben. Der Titel, der auf dem Bilderbuch steht, stammt von Dr. Martin Luther. Das zweite Bilderbuch, das wurde verfasst vom Chefredakteur des Stürmers, der früher Pädagoge, Lehrer war. Die veranlasst zu diesen beiden Bilderbüchern wurde ich durch zwei Kriminalfälle, die sich zugetragen haben in Nürnberg und die hier in diesem Saale, soviel ich weiß, verhandelt wurden. Hier war ein Fabrikant, Louis Schloss, ein Jude, der hatte Nürnberger junge Mädchen noch unberührt zum Teil. Herr Kleiger, das wollen wir jetzt nicht hören, denn meine Frage, die ging ja nur dahin, wer diese Bilderbücher verfasst hat und ob Sie die Verantwortung für die beiden Bücher übernehmen. Es ist für das Gericht wichtig, doch wichtig zu wissen, wie komme ich jetzt dazu, dass nun plötzlich in meinem Verlag zwei Bilderbücher erscheinen für die Jugend. Ich gebe diese Erklärung absolut sachlich. Ich spreche hier von gerichtlichen Fällen. Hier sitzen Herren, die sind Zeugen, die waren hier in dem Justizpalast und haben die Verhandlungen miterlebt. Nur so versteht man, warum die Bilderbücher herausgekommen sind. Die waren die Antwort auf Taten, die geschehen sind. Ja, es handelt sich ja hier nur darum, es wird Ihnen zum Vorwurf gemacht, dass Sie dadurch auf die Seelen noch jugendlicher Menschen bereits eine Einwirkung ausgeübt hätten, die nicht erforderlich war und die geeignet erscheinen konnte, vergiftend zu wirken. Ich will ja durch meine Erklärung beweisen, dass wir die Jugend schützen wollten, weil eben Taten geschehen waren. Ja, aber die Jugend konnte doch kaum den Fall Schloss begreifen oder irgend so einen Fall, nicht? Der war öffentlich Gespräch in Nürnberg und darüber hinaus in ganz Deutschland. Also, für mich ist diese Frage beantwortet, Herr Präsident. Für mich als Angeklagten nicht. Es wird Ihnen zum Vorwurf gemacht, dass Sie in Ihrem Gau verschiedentlich Handlungen begangen haben, die gegen die Humanität verstoßen, dass Sie sich Misshandlungen von Gau-Eingesessenen zu Schulden haben kommen lassen. So wird Ihnen zum Vorwurf gemacht, dass Sie einen politischen Gefangenen, einen gewissen Steinruck in seiner Zelle aufgesucht und dort geschlagen haben. Ist das richtig? Jawohl. War Steinruck ein Jude? Nein. Aus welchem Beweggrund haben Sie das gemacht? Steinruck hatte sich in einem öffentlichen Lokal vor vielen Zeugen in abfälliger Weise über den Führer ausgesprochen, in verleumderischer Weise. Er befand sich auf der Polizei. Ich hatte mit dem Polizeipräsidenten darüber gesprochen und sagte ihm, dass ich mir diesen Steinruck einmal anschauen möchte. Ich ging mit meinem Adjutanten. In dem Göring-Bericht heißt es, es sei noch der Parteigenosse Holz dabei gewesen, das ist aber nicht richtig. Ich ging mit meinem Adjutanten zur Polizei und der gleiche Polizeipräsident, der mich dann beim Reichsmarschall im Göring-Bericht denunzierte, führte mich zur Zelle des Steinruck. Wir begaben uns in die Zelle. Ich erkläre hier, ich ging mit der Absicht hin, um mit ihm zu sprechen, vernünftig zu sprechen. Wir sprachen mit ihm und nun hat er sich so feige benommen, dass sich das nun aus dem Augenblick heraus ergeben hatte. Er wurde gezüchtigt. Ich stehe nicht an, hier zu erklären, dass ich diesen Fall bedauere, dass ich ihn für eine Entgleisung empfinde. Es wird dann weiter behauptet, Sie hätten im August 1938 einen Schriftleiter Bürger verprügelt. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Wenn ich ihn verprügelt hätte, dann würde ich es hier sagen. Ich glaube aber, dass mein Adjutant und noch jemand mit dem eine Auseinandersetzung hatten. Was war das mit dem Vorfall im Künstlerhaus in München? Ich kam nach München in das Gasthaus Künstlerstätte, oder wie es heißt. Ich wurde empfangen vom Geschäftsführer und da trat ein junger Mann auf mich zu, betrunken und lallte und schrie auf mich ein. Der Geschäftsführer verbat sich dies, wies ihn vom Platze weg. Der betrunkene junge Mann kam immer wieder herzu, Und da nahm mein Chauffeur diesen Betrunkenen und mein Sohn half ihm dabei. Sie ging mit ihm in ein Zimmer hinein und züchtigten ihn. Und dann bedankte sich der Besitzer der Gaststätte, dass er nun selbst vor dem Betrunkenen Ruhe hätte. Zeuge, ich halte Ihnen nun aus dem sogenannten Göring-Bericht einige zum Gegenstand der Anklage gemachte Punkte vor. Sie wissen, dass nach der Aktion vom November 38 im Gau Franken Arisierungen jüdischen Besitzes in erheblichstem Umfang vorgenommen wurden. Wollen Sie dazu eine Erklärung abgeben? Hier im Göring-Bericht befindet sich ein Hinweis auf eine Erklärung des verstorbenen Parteigenossen Holz. In dieser Erklärung wird gesagt, dass Holz nach jener Aktion zu mir gekommen sei, einen Vortrag gehalten hätte über die Aktion, sie ebenfalls für falsch erklärt hätte. Er hat dann weiter gesagt, nun ist das geschehen, nun hält er es für notwendig, dass man nun weitergeht und den Besitz arisiert. Im Göring-Bericht heißt es, ich hätte dann dem Holz erklärt, das ginge nicht, und hätte mich dem widersetzt. Dann heißt es weiter, Holz hätte dann mir gesagt, er hält es doch für gut, wenn man es tun würde. Man könne dann auch Mittel für die Errichtung einer Gauschule erhalten. Holz erklärt weiter, ich hätte dem Sinne nach dann erklärt, Holz, wenn Sie glauben, es machen zu können, dann machen Sie es. Ich erkläre hier, das ist wahr, was hier der Parteigenosse Holz bekannt hat. Ich habe zuerst mich widersetzt und habe dann aus einer Stimmung heraus, die mir heute unklar ist, erklärt, wenn Sie es machen können, gut, dann machen Sie es. Ich erkläre hier, dass ich damals, als ich das sagte, gar nicht daran glaubte, dass es nun geschehen sollte oder geschehen würde. Aber es ist geschehen. Der Reichsmarschall hat als Beauftragter des Vierjahresplanes dann in Berlin dazu Stellung genommen, und zwar in scharfer Ablehnung. Ich habe damals erst erfahren, wie Holz diese Arisierung machte, hatte mit ihm eine Aussprache, kam in schweren Gegensatz. Und damals zerbrach dann unser Freundschaftsverhältnis. Er meldete sich dann als Freiwilliger der Panzertruppe und ging ins Feld, trat als Stellvertreter zurück. Ich kam von Berlin nach Nürnberg zurück und dann erschien in Nürnberg ein vom Reichsmarschall als Beauftragter des Vierjahresplanes gesandt, ein Kriminalkommissar. Der meldete sich bei mir und frug mich, ob ich damit einverstanden sei, dass die Sache untersucht würde. Er erklärte ihm, dass mir die Untersuchung willkommen sei. Es fand dann die Untersuchung statt. Die Arisierung wurde rückgängig gemacht. Es wurde festgestellt, dass Holz persönlich sich nicht bereichert hatte. Es wurde dann die Arisierung vom Staat übernommen. Rückgängig gemacht und übernommen. Ich erkläre also offen, ich habe mich hier zumindest einer Fahrlässigkeit schuldig gemacht. War Ihnen bekannt, dass die bei Arisierung von Häusern und Grundstücken gezahlten Erlöse nur etwa 20% des tatsächlichen Wertes darstellen oder noch weniger? Holz war wochenlang nicht mehr zu mir gekommen. Er hatte die Arisierung im Hause der Arbeitsfront mit dem dortigen Sachwalter vorgenommen. Ich hatte erst in Berlin, in der Sitzung, die der Reichsmarschall abhielt, die wirkliche Sachlage erfahren. Und deshalb kam es zwischen mir und Holz nun zur Aussprache und zum Bruch, weil ich die Art, wie die Arisierung besorgt worden war, ablehnen musste. Es wird Ihnen weiter zum Vorwurf gemacht, dass Sie zum Zwecke Ihrer persönlichen Bereicherung Aktien der Marswerke in Nürnberg zu einem außerordentlich niedrigen Preise hätten erwerben lassen und dass bei diesem Erwerb ein unzulässiger Zwang auf dem Besitzer der Aktien ausgeübt worden sei. In dem Göring-Bericht heißt es wörtlich, ich hätte einen Auftrag gegeben an anderer Stelle, ich hätte den Befehl gegeben für mich, die Mars-Aktien zu erwerben. Ich erkläre hier, ich habe weder einen Auftrag noch einen Befehl gegeben, die Mars-Aktien zu erwerben. Die Sache war so. Mein Verlagsleiter, der eine Generalvollmacht hatte, weil ich persönlich mich nie in all den Jahren her um Finanzangelegenheiten, Geschäftsangelegenheit gekümmert hatte. Er hatte also eine Generalvollmacht und konnte tun, was er wollte. Eines Tages kam er mit meinem Adjutanten zu mir. Ich weiß jetzt nicht mehr, war der Adjutant der erste Sprecher oder der Verlagsleiter. Es wurde mir Folgendes gesagt. Ein Rechtsanwalt habe angerufen und hätte gesagt, die Mars-Aktien würden vorteilhaft zum Kaufe angeboten, ob ich damit einverstanden sei, frug mich nun mein Verlagsleiter. Ich erklärte, dass ich noch nie in meinem Leben eine Aktie im Besitz hatte, dass ich mich nie um Finanzsachen in meinem Verlag gekümmert habe, wenn er glaube, die Aktien erwerben zu sollen, dann könne er es tun. Die Aktien wurden erworben. Es war der schwerste Vertrauensbruch, der je von einem Parteigenossen oder Angestellten an mir begangen worden war. Nach einiger Zeit stellte sich heraus, das heißt, erfuhr ich, wie die Aktien erworben wurden. Ich erfuhr, dass der Besitzer bedroht worden war. Als ich erfahren hatte, unter welchen Bedingungen dieser Aktienkauf geschah, erteilte ich sofort den Befehl, die Aktien wieder zurückzugeben. Im Göring-Bericht ist vermerkt, dass diese Rückgabe geschah bei den beschlagnahmten Akten meines Verlages befindet sich eine amtliche Erklärung über diese Angelegenheit, das heißt, dass diese Aktien wieder zurückerstattet wurden. In dem Zusammenhang ist es vielleicht gestattet, dass ich bemerke, Mein Verlag befand sich bis zum Kriegsende in einem Miethaus. Zur Zeit der Arisierungen war man an mich herangetreten. Man möchte doch für meinen Verlag ein arisiertes Haus erwerben. Ich lehnte dies ab. Ich erkläre hier zusammenfassend: Ich besitze nichts aus jüdischem Besitz. Es wird vielleicht von Wichtigkeit sein, festzustellen, wie die Auflagebewegung des Stürmers seit dem Jahre 1933 sich gestaltete. Geben Sie eine kurze Darstellung über die Auflagehöhe des Stürmers und dann werde ich noch eine weitere Frage an Sie stellen. Der Stürmer erschien im Jahre 1923 in Oktavformat und hatte am Anfang eine Auflage von 2.000, 3.000 Stück. Im Laufe der Zeit stieg die Auflage auf 10.000. Der Stürmer war damals eigentlich bis 1933 nur in Nürnberg, in meinem Gau, vielleicht auch noch in Südbayern etwas verbreitet. Der Verleger war ein Buchhändler und machte die Arbeit zunächst mit einem Mann und dann mit zwei Männern. Das ist ein Beweis dafür, dass die Auflage wirklich klein war. Im Jahre 1933 wird die Auflage, ich sage das aber mit Vorbehalt, es könnte ja sein, dass der Verleger mir nicht immer genau die Auflagezahl sagte. Ich hatte mit dem keinen schriftlichen Vertrag. Ich sage es mit Vorbehalt, ich glaube im Jahre 1933 war die Auflagehöhe 25.000. Im Jahre 1935 starb der Verleger und da war die Auflage, ich glaube, 40.000 gewesen. Dann übernahm den Verlag ein Fachmann und der organisierte nun die Sache über ganz Deutschland hinweg. Da stieg nun die Auflage auf 100.000, stieg hinauf bis auf 600.000, schwankte, ging wieder zurück und fiel dann im Krieg. Ich kann es nicht genau sagen, aber mit Vorbehalt auf ungefähr 150.000 oder 200.000. Sie sagen, jener neue Mann organisierte die Auflage über ganz Deutschland hinweg. Wurde dabei der Parteiapparat eingeschaltet und wurden nicht Betriebe und sonstige Stellen, wie zum Beispiel auch die DAF, eingespannt, um die Auflage zwangsläufig zu erhöhen? Ja, die Parteieinstellung, die offenbarte sich in einem Schreiben, das an alle Gaue hinausging, gezeichnet von Bormann. Da wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Stürmer kein Parteiblatt sei und mit der Partei nichts zu tun hätte. Daraufhin sahen sich einige Gauleiter veranlasst, anzuordnen, den Stürmer in ihrem Gau nicht mehr in Erscheinung treten zu lassen. Dass es nun innerhalb der Organisationen Parteigenossen gab, die aus Idealismus oder aus anderen Gründen sich für die Verbreitung eingesetzt haben, das ist klar. Ich selbst habe weder schriftlich noch mündlich irgendwohin einen Befehl an Parteiorganisationen zur Hilfe ergehen lassen. Herr Streicher, Sie sind bereits vor dem Jahre 1933 verschiedentlich mit den Gerichten in Berührung gekommen, ebenfalls wegen Ihrer Artikel und wegen Ihrer Haltung, die im Stürmer zu Tage trat. Geben Sie kurz eine Darstellung, wie oft dies der Fall war und welche Folgen das für Sie nach sich zog. Wie oft? Das kann ich heute nicht mehr genau beantworten, aber es war oft. Ich bin wiederholt vor Gericht gestanden und Sie fragen mich, welche Folgen das hatte. Ich war wiederholt im Gefängnis, aber ich darf mit Stolz darauf hinweisen, in den Urteilen heißt es wiederholt, unbestechlich Wahrheitsfanatiker. Das waren die Folgen meiner rednerischen und schriftstellerischen Tätigkeit. Aber vielleicht ist es wichtig, Folgendes noch festzustellen. Ich kam nie vor Gericht wegen krimineller Dinge, sondern nur wegen meiner antisemitischen Tätigkeit. Und da wurde geklagt von dem Verein der Staatsbürger jüdischen Glaubens. Der Vorsitzende hat wiederholt geklagt, wenn wir im Ausdruck uns vergaßen und damit die Möglichkeit gegeben haben, aufgrund der damaligen Paragraphen und Gesetze uns vor Gericht zu bringen. Vielleicht darf ich aber auch hier darauf hinweisen, dass der jüdische Justizrat Dr. Siesheim, der mir als Gegner gegenüberstand, vor Gericht erklärte, hier in diesem Saal, meine Herren Richter, er ist unser unerbittlicher Feind. Aber er ist ein Wahrheitsfanatiker. Er ist überzeugt von dem, was er tut. Er ist ehrlich. Das erste Mal kam ich nach Landsberg ins Gefängnis, weil ich den Hitlerputsch mitgemacht hatte. Dann bekam ich 3,5 Monate Gefängnis. Hier in diesem Gefängnis in Nürnberg, wo ich jetzt bin, dann bekam ich 3 Monate Gefängnis, die saß ich in Stadelheim in München ab. You needn't bother with the detail. Ich war also vor 1933 wiederholt mit Gefängnis bestraft gewesen. Gefängnis oder Geldstrafen. Herr Präsident, in dem Göring-Bericht ist dann noch die Rede davon, dass der angeklagte Streicher sich persönlich für verschiedene jüdische Betriebe interessiert habe, um sich angeblich eine Kapitalsanlage zu verschaffen. Ich bin aber der Meinung, dass ein Eingehen auf diese Punkte nicht erforderlich ist. Ebenso wenig wie darauf, dass das Haus am Bodensee verkauft worden ist und an wen. Ich weiß nicht, ob der Angeklagte sich hierzu noch äußern soll. Von meiner Seite besteht an sich keine Veranlassung, eine dahingehende Frage an ihn zu richten. I should think you could leave that and see whether it's taken up in cross-examination. If it is, then you can re-examine about it. Gewiss, ja.